HR2 Kurier um 12 mit André Schünke. VW-Aktie zieht DAX ins Minus. Bundesanwaltschaft will Plädoyer im Prozess um Kofferbomben in Zügen halten. Familienministerin von der Leyen stellt Bericht zum Elterngeld vor. Das Wetter wechselhaft mit einzelnen Schauern bei 7 bis 10 Grad. Volkswagen sorgt auch heute wieder für mächtig Trubel an der Frankfurter Börse. Hatte die VW-Aktie den DAX gestern in die Höhe getrieben, geht seit heute Morgen plötzlich steil bergab. Gestern kostete eine VW-Aktie zeitweise über 1.000 Euro, heute in Anführungszeichen nur noch rund 550 pro Stück. Ein Grund dafür ist die Ankündigung von Porsche, VW-Aktien auf den Markt zu werfen, um die Lage zu beruhigen. Außerdem kündigte die Deutsche Börse an, das Gewicht der VW-Aktie im DAX zu begrenzen. Händler hatten ja nun schon gestern gefordert, dass die Börse endlich eingreift. Stefan Wolf, NDR2 Börsenstudio Frankfurt. Warum kommt dieser Schritt erst jetzt? Nun, der Schritt kommt erst jetzt, weil man erstmal die Möglichkeiten abgeklopft hat, was man nach dem aktuellen Recht überhaupt machen kann. Und da ist einem eingefallen, dass man bei diesen außergewöhnlichen Bewegungen, wie man sie bei VW gesehen hat, eben das Gewicht im Index begrenzen kann. Allerdings handelt da die Börse auch mit einiger Verspätung, denn diese Deckelung wird erst am Montag wirksam. Das heißt, solange gehen die Kapriolen weiter. Porsche hat ja angekündigt, VW-Aktien auf den Markt zu werfen. Ist das eine Art Schuldeingeständnis? Nein, überhaupt nicht. Eine Schuld weist man weit von sich bei Porsche. Man sagt, man sei daran interessiert, dass es einen vernünftigen Preis für Volkswagen-Aktien geben soll. Und deshalb löse man einige Kontrakte auf. Und das führt eben dazu, dass ein bisschen mehr VW-Aktien erhältlich sind. Aber das reicht natürlich nicht aus, um im vollen Umfang einen wirklich soliden und seriösen Handel mit Volkswagen-Aktien zu gewährleisten. Ein weiterer Grund für die Kursschwankung waren ja offenbar massive Leerverkäufe, quasi Geschäfte mit Aktien, die man gar nicht besitzt. Warum wird das nicht einfach verboten? Das wurde ja bei einigen Finanzwerten verboten rund um den Erdball, weil man einen Absturz ins Bodenlose verhindern wollte. Es wäre geschickt gewesen von der deutschen Börse, wenn sie in der Tat diese Leerverkäufe auch bei VW jetzt unterbunden hätte, nachdem man die Deckelung bekannt gegeben hat. Dann wäre ein geordneter Ausstieg aus dem Papier möglich gewesen. Inzwischen ist ja Volkswagen wieder im freien Fall. Das heißt, es geht weiter mit heftigen, absurd übertriebenen Schwankungen. Wenn das Gewicht der VW-Aktie im DAX jetzt eingeschränkt wird und auch Porsche Aktien auf den Markt wirft, wird das die Lage an der Börse wieder beruhigen? Es wird zumindest wieder einen vernünftigen DAX geben, denn den hat es in den vergangenen Tagen nicht gegeben. Bei diesen Verlusten der Volkswagen-Aktie wird völlig übersehen, dass die Kurse heute eigentlich steigen müssten. Gestern war genau das umgekehrte Bild. Da hätte die Börse abstürzen müssen, aber VW hat den DAX oben gehalten. Also man wird wieder zumindest zu einem vernünftigen Börsenbild zurückfinden. Kurseinbruch der Volkswagen-Aktie. Stefan Wolf, NDR2 Börsenstudio Frankfurt. Und mehr zum aktuellen Stand der Börse bekommen Sie gleich am Ende dieses Kuriers nochmal direkt aus dem NDR2 Börsenstudio Frankfurt. Der Schock ist ihm immer noch anzusehen, als ein Bahnmitarbeiter vor dem Düsseldorfer Landgericht erzählt, wie er am 31. Juli 2006 einen Rollenkoffer quer durch den Dortmunder Hauptbahnhof geschleppt hat. Schweineschwer sei der gewesen. Doch der Schock kam erst, als er den Koffer im Fundbüro öffnete, die Drähte und die Gasflasche sah. Schlagartig wurde ihm klar, dass er gerade eine Bombe quer durch den Bahnhof getragen hatte. Gott sei Dank ist sie nicht explodiert. Abgelegt hatte den Koffer der sogenannte Kofferbomber Youssef El-Hatschib. Sein Komplize Djihad Hamad wurde bereits im Libanon zu 12 Jahren Haft verurteilt. Im Prozess gegen Youssef El-Hatschib hält die Staatsanwaltschaft Düsseldorf heute ihr Plädoyer. Gleich zu Beginn des Verfahrens hatten seine Verteidiger eingeräumt, dass ihr Mandant die Sprengsätze gebaut und zusammen mit seinem Komplizen in den beiden Regionalzügen abgestellt habe. Nach Telefongesprächen mit seiner Schwester seien ihm Bedenken gekommen, er habe die Bomben so gebaut, dass sie nicht explodieren konnten, betonte sein Anwalt Johannes Pausch. Er hat dann ja beschlossen, dass er für sich als derjenige, der maßgeblich an der Konstruktion beteiligt war, diese nicht zu Ende führt, ohne Djihad Hamad darüber zu informieren und diesen einzuweihen, weil deutlich geworden ist für ihn, dass Djihad Hamad auf jeden Fall wollte, dass dieser Plan zu Ende geführt wird. Er es aber nicht mehr wollte. Allerdings, warum die Sprengsätze nicht explodierten, konnte der Angeklagte erst sagen, nachdem dies von Sachverständigen geklärt worden war. Sein Komplize hatte zudem im Libanon angegeben, beide hätten die Absicht gehabt, eine Vielzahl von Menschen zu töten, und der in Düsseldorf vor Gericht stehende El-Hatschib sei die treibende Kraft gewesen. Er habe ihn einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen. In dem Düsseldorfer Verfahren ist es nicht gelungen, Zeugen aus dem Libanon zu hören. Weder der Komplize Djihad Hamad noch andere Zeugen wollten oder konnten nach Düsseldorf kommen. Der Verbindungsbeamte des Bundeskriminalamtes hatte vor Gericht betont, dass das Verfahren im Libanon auch nach deutschen Maßstäben rechtsstaatlich abgelaufen sei. Das Urteil gegen den 24-jährigen Angeklagten soll am 18. November verkündet werden. Schlussphase im Düsseldorfer Prozess gegen den Kofferbomber Yusuf El-Hatschib. Paul Elmar Jüris, NDR 2 Düsseldorf. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Deutsche Beteiligung am Antiterrorkampf Operation Enduring Freedom verlängert. Das Bundeskabinett hat gleichzeitig entschieden, die deutschen KSK-Elitesoldaten aus Afghanistan abzuziehen. Der Verzicht gilt als Zugeständnis an die Abgeordneten, die den Einsatz in Afghanistan generell kritisch sehen. Die Obergrenze für die Einsätze im Antiterrorkampf wird von 1.400 auf 800 gesenkt. Am Horn von Afrika kontrolliert die deutsche Marine Schiffe, um den Waffenhandel zu verhindern. Erstmals Finanzhilfe von deutscher Privatbank beantragt. Die Hypo Real Estate hat eine Garantie von 15 Milliarden Euro aus dem Rettungspaket der Bundesregierung angefordert. Die Bank war erst vor kurzem mit Milliardenhilfen vor dem Zusammenbruch gerettet worden. Bislang hatten nur einige Landesbanken angekündigt, die Staatshilfe eventuell anzunehmen, darunter auch die HSH Nordbank. Viele Opfer bei Erdbeben in Pakistan. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 160 Menschen ums Leben. Mehr als 100 weitere wurden verletzt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahlen noch weiter steigen werden. Bei dem Beben stürzten außerdem hunderte Häuser ein. Unterdessen hat die EU-Kommission angekündigt, Obdachlose mit Hilfsgütern zu unterstützen. Das Elterngeld ist eines der Vorzeigeprojekte von Familienministerin von der Leyen. Und glaubt man der Bilanz, die sie gut anderthalb Jahre nach der Einführung heute im Kabinett vorlegt, dann ist es auch ein voller Erfolg. Ein Ziel zumindest scheint erreicht, denn auch immer mehr Väter gehen in Elternzeit. So wie Mirko Bass drehte sich die Welt des IT-Spezialisten bislang um Businesspläne und Strategien, heißt es für ihn jetzt Windeln wechseln, Fläschchen machen und Kinder trösten. Als er sich für die Elternzeit entschloss, war der 39-Jährige ziemlich überrascht, wie viel Verständnis sein Arbeitgeber hatte. Mein Chef, muss ich dazu sagen, ist Däne. Seine spontane Reaktion war, das unterstütze ich. Im Gegenteil, hat auch privat noch etwas aus seinem eigenen Leben erzählt, wo ich dann den Eindruck hätte, vielleicht hat er es auch gerne selber gemacht. Das hört Familienministerin Ursula von der Leyen gern, auch wenn dieser Fall sicher eine Ausnahme ist. Bevor das Elterngeld vor knapp 2 Jahren eingeführt wurde, haben nur 3,5% der Väter für ihre Kinder freigenommen. Das hat sich mittlerweile geändert. Anfang des Jahres waren es mehr als 12%, Tendenz steigend. Am spannendsten für mich persönlich ist, dass das Elterngeld vor allem eine Bresche für die jungen Väter geschlagen hat. Es sind auch die Väter, die den Etat für das Elterngeld 2007 gesprengt haben. Denn sie nehmen mehr und früher Elternzeit, als die Experten ihnen zugetraut haben. Daher musste das Familienministerium zusätzlich allein 130 Millionen Euro auftreiben, da Männer in aller Regel mehr verdienen. Beim Elterngeld bekommen Mütter und Väter 67% vom letzten Gehalt. Auch wenn es teuer ist, Ursula von der Leyen ist das nur recht, denn so schafft sie Anreize für Eltern, Kinder zu bekommen und neben der Arbeit zu erziehen. Und auch der Arbeitgeber hat aus ihrer Sicht einen Vorteil. Die Situation jetzt, dass Männer wie Frauen in Anführungsstrichen das gleiche Risiko haben, ich sage die gleiche Chance auch haben, sich Zeit für ihre Kinder zu nehmen, wird von den Unternehmen als positiv gewertet mit dem Elterngeld, solange, und das zeigt sich durchs Elterngeld, verlässlicher die Rückkehr dann auch miteinander geplant werden kann. Dennoch gibt es viel zu tun. Nur jeder sechste Vater nimmt Elternzeit, die meisten von ihnen nur 2 Monate. Noch immer glauben viele Männer, dass es ein Bruch in ihrer Karriere ist, wenn sie für die Kinder zu Hause bleiben. Für Mirko Bass ist das mittlerweile nicht mehr so. Er sieht in seiner neuen Vaterrolle sogar so etwas wie eine Fortbildung. Ich glaube, dass so eine Elternzeit auch eine Art Management-Seminar ist. Und ich glaube, dass das im Leben auch ein ganz wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung ist. Und das sieht Familienministerin Ursula von der Leyen als siebenfache Mutter sicher genauso. Familienministerin von der Leyen zieht im Kabinett positive Bilanz des Elterngeldes. Ilka Steinhausen, NDR 2, Berlin. Börse aktuell. Lufthansa-Aktien können 6% zulegen. Noch deutlicher im Plus sind die Papiere von Siemens, Daimler und von der Allianzversicherung. Da gibt es Kursaufschläge bis 19%. Dass das den DAX nicht deutlich nach oben zieht, hängt mit VW zusammen. VW-Aktien rutschen 40% ins Minus, nachdem bekannt geworden ist, dass die deutsche Börse das Gewicht von VW im DAX auf 10% deckeln will Der DAX jetzt 52 Punkte im Minus bei 4.771. Der Euro kostet 1,2790 $. Claudia Behrle von der Frankfurter Börse. Das war der NDR2-Kurier um 12 mit André Schünke aus der NDR2-Aktuell-Redaktion. Die NDR2-Kuriere gibt es auch als Podcast-Angebot. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage ndr2.de.